Father, we come to you this morning. Vater, wir kommen zu dir heute Morgen. And we pray that you would speak to our hearts through your word. Und wir bitten, dass du durch dein Wort zu unseren Herzen redest. And Father, help us to understand just a little bit more what Christmas is really about today. Und Vater, hilf uns, dass wir ein bisschen mehr verstehen, was Weihnachten für uns bedeutet. And we ask that you would bless this message now in Jesus' name. Amen. Und wir bitten, dass du diese Botschaft segnest in Jesu Namen. Amen. Okay, I've given a title to this message. Ich habe dieser Botschaft einen Titel gegeben. And see if you agree by the end of it. Und wir sehen am Ende, ob ihr da einverstanden seid. I want to call this Grace Appeared, Glory is Coming. Und ich nenne es, die Gnade ist erschienen, die Herrlichkeit kommt. And a question that I have for everyone here this morning. Und eine Frage habe ich an jeden von uns hier heute Morgen. Have you noticed maybe in the past few weeks? Habt ihr in den letzten Wochen bemerkt, how things are kind of busy. Wie Dinge beschäftigt und irgendwie angespannt sind? People seem to be under pressure, there's stress. Die Menschen scheinen unter einem Druck und einem Stress zu sein. During this time, as Christmas is approaching. So in dieser Zeit, wenn Weihnachten kommt. Maybe even you've experienced it a little bit. Vielleicht habt ihr das selbst erlebt. And there's something else about Christmas I'd like to talk about. Und es gibt noch etwas über Weihnachten, über das ich sprechen möchte. That I think that most people miss. Und das ist etwas, wo ich denke, dass die meisten Menschen es vermissen. I mean, yes, there are gifts being bought. Wenn die Geschenke eingekauft werden. People are going to parties. Und Menschen gehen zu Partys. And there are the holiday plans. Und das sind die Ferienpläne. No, there's places to go, family to see, friends to see. Da gibt es Orte, wo man hingehen muss, Familie, die man sehen will und Freunde. And in the midst of all that surrounds Christmas. Und inmitten von all dem, was Weihnachten umgibt. It seems to me that people of the 21st century. Scheint es mir, dass Menschen des 21. Jahrhunderts have kind of forgotten what Christmas really is about. Haben irgendwie vergessen, worum es bei Weihnachten eigentlich geht. Does the Bible have an answer for us? Hat die Bibel eine Antwort für uns? I mean, how did the Christians of the first century celebrate Christmas? Wie haben die Christen des ersten Jahrhunderts Weihnachten gefeiert? I mean, or did they celebrate the birthday of Oder Jesus? Haben sie überhaupt den Geburtstag von Jesus gefeiert? Well, if you were to take your Bible and look through the New Testament and read all of the books, wenn ihr die Bibel nehmt und durch das Neue Testament und all ihre Bücher lest, you would make a rather surprising discovery. Dann werdet ihr eine erstaunliche Entdeckung machen. You would find that there is no Christmas celebration at all. Ihr werdet bemerken, dass es hier keine Weihnachtsfeiern gibt. Well, of course, you'll find the story of Jesus' birth. Natürlich findet man die Geschichte von der Geburt Jesu. And the wise men that came to present gifts to him. Und die Weisen, die gekommen sind, um Geschenke zu bringen. In Matthew 1 and 2. In Matthäus 1 und 2. And then of course we have his birth recorded in Luke chapter 2. Dann haben wir natürlich in Lukas Kapitel 2 seine Geburt aufgezeichnet. And there's a special announcement that comes from an angel. Und eine ganz besondere Ansage kommt von einem Engel. To some very frightened shepherds. Gegenüber von sehr verängstigten Hirten. But when you look through the letters of Paul, of James, aber wenn ihr euch die Briefe von Paulus und Jakobus anschaut, of Peter, von John, Petrus, Johannes, there's not even one reference to a Christmas celebration. Es gibt nicht einen einzigen Bezugspunkt zu einer Weihnachtsfeier. Have you ever wondered why? Habt ihr euch jemals gewundert, warum? Well, I was this past week. Ich habe mich das gefragt letzte Woche. I mean, didn't they care about the birthday of Jesus? Haben sie sich da nichts darum gemacht, I mean, über die Geburt Jesu? These are his disciples, his apostles. Das sind seine Jünger, seine Apostel. Couldn't they write something about it? Könnten die nicht irgendwas darüber schreiben? I just couldn't believe it. Ich habe es nicht glauben können. So earlier this week I read a sermon by someone. Und am Beginn dieser Woche habe ich eine Predigt von jemandem gelesen. Something I found on the internet. Und etwas, was ich im Internet gefunden habe. I have internet at home now. I got it this week. Ich habe seit einer Woche Internet zu Hause. So now I can work at home and at the church. Jetzt kann ich zu Hause und in der Gemeinde arbeiten. But this message was interesting. It mentioned something about Christmas, aber about the early Christians. Aber diese Botschaft war sehr interessant. Sie hat etwas über Weihnachten gesagt über die ersten Christen? Yeah, about the early Christians, about the apostles and their associates. Über die ersten Christen, die Apostel und die, die zu ihnen gehört haben. And it brought out that they didn't look at the life of Jesus like we do, like in parts. Und er hat es so aufgebracht, dass die damals nicht auf das Leben Jesu so geblickt haben, wie es wir heute tun, so in Teilstücken. Yeah, we kind of break it down. We look at his birth, then his the hidden years of his early life. Wir zerteilen das etwas. Wir schauen auf seine Geburt, seine Anfangszeit und später. Yeah, then his public ministry, then his, dann seinen öffentlichen Dienst. His death on the cross, his resurrection and ascension. Seinen Tod am Kreuz, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. And there's nothing wrong with that. Und da ist nichts falsch daran. Makes it easier to study. Es macht es einfacher zu studieren. But this is not the way they looked at the life of Jesus. Das ist nicht die Art und Weise, wie sie auf das Leben Jesu geblickt haben. You see, they saw the life of Jesus and his ministry as a complete whole. Sie haben das Leben Jesu und seinen Dienst als Ganzes gesehen. And all the events were kind of blended together. Und alle Ereignisse waren zusammengefügt. In fact, Paul writes about this in 2 Timothy 1:10. Paulus schreibt sogar darüber in 2. Timotheus 1:10. And he calls it the appearing of our Savior Christ Jesus. Und er nennt es die Erscheinung Jesu Christi. This is the life of Jesus to Paul. Das ist das Leben Jesu für Paulus. Now Paul groups it all together in one event. Und Paulus bringt das alles zusammen als ein Ereignis. He calls it the appearing. Er nennt es die Erscheinung. He mentions this again in the book of Titus. Und er erwähnt es wieder im Buch Titus. And if you turn to Titus 2, I want to read a few verses there. Und wenn ihr Titus 2 aufschlagt, dann möchte ich ein paar Verse lesen. And Paul writes about this again, beginning in verse 11. Und Paulus schreibt wieder darüber in Vers 11. He says, "For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men." Und er schreibt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Verse 12, instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously and godly in the present age. Vers 12, und unterweist uns damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Verse 13, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, erwarten. And then verse 14, dann im Vers 14, who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people of his own possession, zealous for good works or good deeds. Er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Now I don't know if you notice, but there's something different in these verses that Paul mentions. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber es ist etwas anders hier in diesen Versen, die Paulus schreibt. You see, he mentions two appearings. Er erwähnt hier zwei Erscheinungen. And in verse 11, this is a part of history. Im Vers 11, das ist ein Teil der Geschichte. He wrote, "For the grace of God has appeared." Er schreibt, die Gnade Gottes ist erschienen. And this appearing refers to the entire life of Jesus. Und diese Erscheinung, die bezieht sich auf das gesamte Leben Jesu. So that would be again his birth, his life, his death. Und das wäre jetzt wieder seine Geburt, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. It's 33 years, approximately, but one appearing. Das sind 34 Jahre eine Erscheinung. The second appearing he mentions in verse 13. Und im Vers 14 erwähnt er die zweite Erscheinung. And this one is a part of prophecy. Und die ist Teil von Prophetie. And it still is today, nearly 2,000 years later, since it was written. Und es ist heute immer noch 2,000 Jahre später. Remember what he said there? Erinnert ihr euch, was er da gesagt hat? We're looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. verse 13. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Paul calls this the blessed hope. Und Paulus nennt es die glückselige Hoffnung. We have a hope this morning. Wir haben eine Hoffnung heute. But it's still future. Es ist zwar noch in der Zukunft, but it's actually the only way out of this very weary world that's filled with sin and darkness. Doch ist es der einzige Weg raus aus einer verängstigten Welt voll Sünde und Dunkelheit. You know, and every day you almost don't want to hear the news because things just keep getting worse. So, man möchte schon gar nicht mehr die Nachrichten hören, weil Dinge immer schlimmer werden. Now, many Bible scholars and students of the Bible. Einige Schriftgelehrte und solche, die die Bibel studieren. They feel that this blessed hope, this appearing of the glory. Die denken, dass diese glückselige Hoffnung, die Erscheinung der Herrlichkeit, is something that's actually very, very near. Ist etwas, was sehr, sehr nahe ist. You know, and I think they're right. Und ich denke mir, die haben recht. If I understand the Bible correctly. Wenn ich die Bibel richtig verstehe. Anyway, the first appearing, this appearing of the grace of our Lord Jesus. Die erste Erscheinung, die Erscheinung der Gnade Jesu. And the second one, the appearing of his glory, they're two different things. Und die zweite Erscheinung, die Erscheinung seiner Herrlichkeit, das sind zwei verschiedene Dinge. Two different appearances at two different times. Zwei verschiedene Erscheinungen zu zwei verschiedenen Zeiten. One has happened already. Eine ist bereits geschehen. One is yet to come. Und eine kommt noch. And an interesting fact about these verses is the Greek word for appearing. Und eine sehr interessante Tatsache ist das griechische Wort für erscheinen. We also get the word epiphany from this. Und wir bekommen auch das Wort Epiphany davon. The meaning behind the word is to become visible, to shine upon. Und die Bedeutung des Wortes ist sichtbar zu werden. Or to appear or make an appearance. Oder zu erscheinen, eine Erscheinung zu machen. So the image here is that the grace of God suddenly broke into the world. Also das Bild hier ist, dass die Gnade Gottes plötzlich der Welt geteilt wird, mit der Welt geteilt wird. Just like the sun rises each day and the light breaks into the day. So wie die Sonne jeden Tag aufgeht und das Licht hineinbricht in die Welt. We could say that grace has literally shined upon us. Wir könnten auch sagen, dass die Gnade buchstäblich auf uns scheint. It's become visible to us. Sie ist uns sichtbar geworden. In the person of Jesus Christ. In der Person Jesu Christi. So what a beautiful picture that is for us of Christmas. Was für ein wunderschönes Bild ist das für uns von Weihnachten. The grace of God has shined upon this world. Die Gnade Gottes scheint auf diese Welt. In the birth of Jesus. Durch die Geburt Jesu. And you know what? It's still shining today. Und wisst ihr was? Sie scheint auch heute noch. It's a light that never goes out. Das ist ein Licht, das nie ausgeht. And this is what I believe most people miss about Christmas. Und das ist es, was ich glaube, dass die meisten Menschen versäumen, wenn es um Weihnachten geht. Jesus first appearing, das erste Erscheinen Jesu on that first Christmas, an diesem ersten Weihnachten, was the manifestation of the grace of God towards sinners. War die Manifestation der Gnade Gottes gegenüber Sündern. God's grace literally shined upon man. Gottes Gnade schien buchstäblich auf den Menschen. And his grace became visible to us in the person of Christ. Und seine Gnade wurde sichtbar für uns in der Person Jesu Christi. And he did this because of his great love for us in John 3:16. Und er tat dies wegen seiner großen Liebe für uns in Johannes 3:16. No, God sent his only begotten son. Gott hat seinen einzigen eingeborenen Sohn gesandt. He reached out to man from heaven. Er hat seine Hand ausgestreckt vom Himmel zum Menschen. And he sent his son to us. Und er hat seinen Sohn zu uns gesandt. That's how great his love is for us. So groß ist seine Liebe für uns. However, most of us, or most people in the world, I think, miss this. Aber die meisten Menschen in der Welt versäumen das. They tend to be busy shopping, buying gifts and making plans. Sie sind beschäftigt, sie kaufen Geschenke, sie haben Pläne. They miss the fact that God's grace has been manifested to us. Aber sie verpassen die Tatsache, dass Gottes Gnade uns gegenüber manifestiert wurde. Now, practically speaking, Und ganz praktisch gesprochen, grace means that the first thing God wants to discuss with us, Gnade bedeutet, dass das erste, was Gott mit uns diskutieren möchte, is not judgment, ist nicht Gericht, but his love, sondern seine Liebe. He loves us. Er liebt uns. But many people kind of fear that if they draw near to God, aber viele Menschen haben Angst davor, wenn sie sich Gott nähern, the first thing he's going to bring up is everything I've ever done wrong. Dass sie denken, das Erste, was er aufbringen würde, wäre alles, was ich bisher falsch gemacht habe. And then, pow, judgment. Und dann kommt das Gericht. No, it's not like that. Nein, so ist es nicht. You know, they picture God something like this. Sie stellen sich Gott so circa vor. God is up in heaven. Gott ist irgendwo da oben im Himmel. And he says to his angels, und er sagt zu seinen Engeln, angels, come Engel, here. Kommt her. Would you just look what these people are doing there down on my earth? Könnt ihr diese Menschen beobachten da unten auf der Erde? I just can't believe this. Ich glaube das einfach nicht. I think I've had enough of this. Ich glaube, ich habe genug davon. Thousands of years of this. Tausende von Jahren. It's time to punish them. Es ist jetzt Zeit, sie zu bestrafen. Ha, they need a little wrath and judgment. Die brauchen jetzt ein bisschen Gericht und Zorn. What do you think, angels? Was denkt ihr, Engel? That should teach them, huh? Das sollte sie lernen, huh? Well, thank God for us that he is not like that. Danke Gott, dass er nicht so ist. And the Bible says in John 3:17. Die Bibel sagt in Johannes 3:17. That God sent his son into the world not to condemn the world. Dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, nicht um die Welt zu richten. But that the world through him might be saved. Das, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wow, this is God's love and grace in action. Das ist Gottes Liebe und Gnade in Aktion. So God's first thought is not judgment. Also Gottes erster Gedanke ist nicht das Gericht. But it's love towards us. Sondern es ist die Liebe uns gegenüber. It's about man's salvation. Es geht um die Errettung des Menschen. So reality is more like this. Die Realität sieht eher so aus. God loves you and has a purpose for your life. Gott liebt dich und hat einen Zweck für dein Leben. Won't you trust him by faith? Vertrau ihm einfach im Glauben. Just receive his salvation. Und empfange seine Errettung. So it starts out with God's love for us. Es beginnt mit Gottes Liebe für uns. He loves people. Er liebt Menschen. Grace is the first thing in God's program. Gnade ist das erste in Gottes Programm. But yes, God allows man, whether it's in ignorance or arrogance. Und natürlich gestattet Gott dem Menschen, ob das jetzt in Unwissenheit oder in Arroganz ist, to just go about and do what he chooses. Dass er hingeht und einfach macht, was er möchte. But at the same time, aber zur selben Zeit, God reaches out to people. Reicht Gott seine Hand, streckt seine Hand aus den Menschen gegenüber. He gives opportunities for people to hear the gospel. Und er gibt Menschen die Gelegenheit, das Evangelium zu hören. He may even use you to bring the gospel to people. Er möchte vielleicht auch dich verwenden, um das Evangelium Menschen zu bringen. But he gives people an opportunity, and that's Aber er grace. Gibt Menschen eine Gelegenheit, und das ist Gnade. He gives us a way out of the misery, the heartache, the sinfulness of this world. Er gibt uns einen Weg raus aus dieser Misere, aus dem Kaputtsein. And in John 14:6. Und in Johannes 14:6. Jesus said, I'm the way, the truth and the life. Sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. And no one comes to the Father but through me. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Christmas is such a wonderful time of the year. Und Weihnachten ist so eine schöne Zeit im Jahr. But I think most people miss the most important gift of all. Aber doch verpassen die meisten Menschen das wichtigste Geschenk von allen. It's the grace of God found in Jesus Christ. Die Gnade Gottes, die in Jesus Christus gefunden wurde. That brings the gift of salvation die, to man. Die Gabe der Errettung den Menschen bringt. So the purpose of Jesus Christ appearing is very clear. Also der Zweck für die Erscheinung Jesu ist sehr klar. The grace of God has appeared for the salvation of all men. Die Gnade Gottes ist erschienen zur Errettung aller Menschen. Now it's not that all men will be saved. Es ist nicht so, dass alle Menschen errettet werden. But the grace of God has appeared that all men can be saved. Aber die Gnade Gottes ist erschienen, dass es jedem Menschen möglich ist, gerettet zu werden. Salvation is available to all. Also die Errettung ist verfügbar für alle. But it's only effective in a person's life. Aber sie ist nur wirksam in einem Menschenleben, if they respond in personal faith to Jesus Christ. Wenn sie reagieren im persönlichen Glauben auf Jesus Christus. Sad to say, many people never receive this gift. Und viele Menschen werden diese Gabe nie empfangen. It's a gift of grace in Ephesians 2:8. Es ist eine Gabe der Gnade in Epheser 2:8. It's a gift of God. Es ist eine Gabe Gottes. And so many never receive it. Und so viele empfangen es. I pray that most here today have. Ich denke, dass die meisten heute hier das gemacht haben. Christ first of all offers his love and his grace. Zuerst he offers his love and his grace. Er bietet uns seine Liebe und seine Gnade an. But if it's rejected, aber wenn es abgelehnt wird, then a person eventually will have to face God's judgment and condemnation. Dann wird diese Person gezwungenermaßen Gottes Zorn erleben. Now we find something else about God's grace in Titus 2:12. Und ich habe noch etwas über Gottes Gnade gefunden in Titus 2:12. Paul says it instructs or trains us. Paulus sagt, es instruiert uns und lehrt uns. He goes on to say here that it instructs us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously and godly in the present age. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. Okay, so instructing us, it means grace not only saves us. Und uns zu unterweisen bedeutet, dass die Gnade uns nicht einfach nur rettet, but it also works in the life of the one it saves. Sondern sie arbeitet auch im Leben dessen, der gerettet wurde. And Paul tells us that the negative purpose of grace, und Paulus sagt uns, dass der negative Zweck der Gnade ist, to instruct us to deny or to say no to ungodliness and worldly lusts. Ist, dass sie uns unterweist, darin zu Gottlosigkeit Nein zu sagen. Okay. Now that doesn't happen by itself. Das geschieht nicht von selbst. It's work. Das ist Arbeit. It takes faith. Und das benötigt Glauben. We have to make decisions. Wir müssen Entscheidungen treffen. And there are so many temptations around us. Und es gibt so viele Versuchungen um uns herum. That want to pull us away from God. Die uns von Gott entfernen möchten. In some other direction. In irgendeine andere Richtung. We have the world, the flesh and the devil that never rest. Wir haben die Welt, das Fleisch und den Teufel und die schlafen nie. And want us to live for ourselves. Und möchten, dass wir für uns selbst leben. No matter how destructive it is for us, ganz egal, wie zerstörerisch es für uns selbst ist, or maybe to others, oder vielleicht für andere. You know, grace aims to lead us to a place, und Gnade zielt darauf ab, uns zu einem Ort zu führen, where we will say no to the things that hurt us, wo wir Nein sagen zu den Dingen, die uns verletzen. Say no to the things that hurt other people. Oder Nein sagen zu den Dingen, die andere Menschen verletzen. No to things that would hurt our relationship with God. Nein zu Dingen, die unsere Beziehung zu Gott verletzen. We say no because fellowship with God means so much to us. Und wir sagen Nein dazu, weil uns die Beziehung mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott so viel bedeutet. We don't want to lose that fellowship, that intimacy. Und wir möchten diese Beziehung, diese Intimität nicht verlieren. We say no also because we care about ourselves. Und wir sagen auch Nein, weil wir uns um uns selbst sorgen. And we care about other people in our lives. Und uns um andere sorgen in unserem Leben. So there needs to be a daily denial by us of sin and the temptations that are around us. Dazu benötigt es ein tägliches Nein sagen zu den Dingen, den Sünden, die uns umgeben. If we'll do this, it opens up for us the positive aim of grace. Und wenn wir das tun, dann öffnet es für uns das positive Ziel von Gnade. Paul describes it this way: to live sensibly, und righteously and godly Paulus in this present age. Beschreibt es so, dass wir wachsam, sensibel, gerecht und gottesfürchtig in diesem Zeitalter leben. So what does Paul mean here? Was meint Paulus hier? He means that we are to live sensibly, or we could say self-controlled. Wir könnten auch sagen, dass wir selbst kontrolliert leben. It's something that is inward. Es ist etwas, was in uns drinnen ist. And it's demanded of every believer. Und es wird verlangt von jedem Gläubigen. So we're to walk by the Spirit and not the flesh in Galatians 5:16. Und wie in Galater 5:16 im Geist zu wandeln und nicht im Fleisch. We're to live righteously. Und wir sollen gerecht leben. It's to live an upright life. It's something that is outward towards other people. Ein gerechtes Leben führen, das ist nach außen hin für andere Menschen gegenüber. We're to live faithfully according to God's word and its instructions. Und treu zu leben gemäß dem Wort Gottes, seinen Anweisungen. To honor and obey God's word in all of our relationships. Und Gottes Wort zu ehren und auch zu halten in allen Beziehungen, die wir so haben. So it's Matthew 4:4 and Luke 4:4. We're living by every word of God. In Matthäus 4:4 und Lukas 4:4, dass wir von jedem Wort Gottes leben. We live righteously. Wir leben gerecht. Then we're to live godly. Und dann leben wir gottesfürchtig. This speaks of having a complete devotion to God. Und das spricht davon, dass wir eine Beziehung mit Gott haben. And this is upward, a relationship with God. Das ist die Beziehung mit Gott, das geht nach oben. We're devoted to him, we're obedient to him, to what he calls us to do. Wir sind ihm hingegeben, wir sind gehorsam dem, was er uns berufen hat. Even though in this present age it's called an evil age in Galatians 1:4. Auch wenn in Galater 1:4 dieses Zeitalter ein böses Zeitalter genannt wird. There's so much that comes against us. Es gibt so viel, was gegen uns kommt. And though living in obedience to God may be difficult, maybe impossible sometimes. Und im Gehorsam Gott gegenüber zu leben ist vielleicht schwierig und manchmal gar unmöglich. You know, in our own strength, in unserer eigenen Kraft. Through God's grace, it's possible. Aber durch Gottes Gnade ist es möglich. All things are possible. Alle Dinge sind möglich. In Matthew 19, verse 26. In Matthäus 19, 26. Then in Romans 12, 2. Dann in Römer 12, 2. I like what Paul writes here. Schreibt Paulus. He says, do not be conformed to this world. Seid nicht gleichgestellt dieser Welt. But be transformed by the renewing of your mind. Sondern seid erneuert durch die Erneuerung eurer Gesinnung. He's kind of saying this. This is a paraphrase of it. Und man könnte das auch so formulieren. Don't let the world around you squeeze you, force you into its mold, its pattern. Lass es nicht zu, dass die Welt um dich herum dich zusammenquetscht in ihre in ihren Sinn, in ihre Form. Yeah. Don't let the world pressure you into doing things its way. Und lass es nicht zu, dass die Welt dich unter Druck setzt, Dinge auf ihre Art zu tun. No, do it God's way by his grace. Sondern mach es auf Gottes Art durch seine Gnade. A transformed mind and life. Eine verwandelte Gesinnung im Leben ist das Resultat von Gottes Gnade, die in uns arbeitet. It happens when a heart has been changed through contact with the Savior, Jesus Christ. Und das geschieht, wenn ein Herz verändert wurde durch den Kontakt mit Jesus. Now the evidence of this is seen in our lives. Und das Resultat davon ist, sieht man in unserem Leben. Where it really counts. Das, was wirklich zählt. When you're at home, wenn du zu Hause bist and the kids are screaming, und die Kinder schreien, the dog just made a mess in the house. Und der Hund hat gerade einen Mist im Haus gemacht. Dinner is late. Und das Essen ist spät. Just nothing seems to be going right. Es geht einfach nichts richtig. But how do we react to all of it? Aber wie reagieren wir darauf? Or maybe at work we have a real bad day at work. Vielleicht in der Arbeit haben wir gerade einen sehr schlechten Tag. Do people see the evidence of God's grace that has worked in your life? Sehen dann die Menschen die Auswirkung von Gottes Arbeit in unserem Leben? What comes out of our mouth? Was kommt aus unserem Mund raus? What kind of words do our colleagues hear from us? Welche Worte hören unsere Kollegen von uns? Or maybe at school. Oder vielleicht in der Schule. How are the children doing at school? Oder wie machen es die Kinder in der Schule? How are we doing at university? Oder in der Universität? Or how are we doing with just generally in our relationships? Oder wie gehen wir damit um, ganz grundsätzlich in unseren Beziehungen? Do we see the evidence of grace working in our lives and working out? Sehen wir da die Auswirkung der Gnade in unserem Leben, wie sie wirkt? As we live our lives in this present world. Wenn wir unser Leben leben in dieser Zeit. Ah, but we're waiting for something, the second appearing. Aber wir warten auf etwas, auf die zweite Erscheinung. And when everything goes wrong, at least we have this blessed hope. Und wenn alles falsch läuft, dann haben wir zumindest diese gesegnete Hoffnung. And this is Titus 2:13. Und das ist im Titus 2:14. It's the blessed hope in the appearing of the glory of our great God and Savior Christ Jesus. Glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Wow, so the future of those who have received the grace of God, which has appeared in verse 11. Also die Zukunft für diejenigen, die im Vers 11 Gottes Gnade erfahren haben, is that we eagerly await, we are anticipating, ist, dass wir ganz gespannt warten, the glorious return of our Savior. Auf die herrliche Wiederkunft Jesu. To share in his eternal glory, to live with him forever. Um die ewige Herrlichkeit mit ihm zu teilen, mit ihm für immer zu leben. And then we'll finish up here with Titus 2:14, the purpose of Christ's redemption. Und wir schließen mit Titus 2:14, dem Paul, Zweck von Paul der Erscheinung. This. Schreibt Paulus Folgendes. Says, who gave himself for us to redeem us from every lawless deed. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. And to purify for himself a people for his own possession, zealous for good deeds. Und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. So God's grace has appeared in a person, Jesus Christ. That was the first appearing. Also Gottes Gnade ist erschienen in Jesus Christus. Uns Menschen, das war die erste Erscheinung. And the purpose was that he would give himself for us to redeem us. Und der Zweck war, sich selbst uns zu geben, um uns zu erlösen. And his giving of himself is the greatest gift ever given to this world. Und dass er sich selbst gegeben hat, ist die größte Gabe, die je dieser Welt gegeben wurde. It is this gift of grace that makes it possible. Es ist die Gabe der Gnade, die es möglich macht. For man to have a restored relationship with God. Für den Menschen eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott zu führen. And it delivers us from every lawless deed. Und es befreit uns von jeder gesetzlosen, von jedem gesetzlosen from Werk. All of our sin and wickedness. Von all unserer Sünde und Boshaftigkeit. It purifies or cleanses us. Es reinigt uns. Makes us holy. Und es macht uns heilig. And we're a people for his own possession. We belong to him. Und wir sind ein Volk seines Eigentums. Wir gehören ihm. So the response that God looks for. Und die Reaktion, auf die Gott wartet, grace, von jemandem, der seine Gnade empfangen hat, him, von jemandem, der erlöst wurde durch ihn, is that because of this we would be zealous for good deeds. Ist, dass wir deshalb eifrig sind nach guten Werken. To do what is good in the eyes of God. Um das zu tun, was in Gottes Augen gut ist. To serve him with our lives. Ihm zu dienen mit unserem Leben. And this is evidence that we've received his gift of grace. Und das ist dann die Auswirkung von dem, was wir empfangen haben. That we understand what Christmas is all about. Dass wir verstehen, worum es bei Weihnachten geht. You know, Christmas didn't, I mean, Jesus Christ did not come on Christmas Day. Jesus Christus ist nicht am Weihnachtstag gekommen. Just so we could have a nice little manger scene with cute little animals. Damit wir hier eine kleine Krippe haben mit kleinen, yeah, lieben Tierchen. A little baby. Ein kleines Baby. No, it's more than that. Nein, es ist viel mehr als das. You know, he didn't come so we can have a religious routine or celebration to perform every year. Er ist nicht gekommen, damit wir eine religiöse Routine, eine Feier jedes Jahr feiern können. No, he came to bring us the gift of salvation. Nein, er ist gekommen, um uns die Gabe der Erlösung zu bringen. To meet us right where we are. Um uns dort zu treffen, wo wir sind. In the place of our need. An dem Ort unseres Bedürfnisses. If we believe, this grace saves us. Wenn wir glauben, dass Gnade uns rettet. And not only that, it gives us a blessed hope. Und nicht nur das, er gibt uns auch eine gesegnete Hoffnung. That one day, and perhaps it's very soon, dass eines Tages, möglicherweise sehr bald, we're going to share in his eternal glory. Werden wir seine ewige Herrlichkeit mit ihm teilen. When he appears once again. Wenn er dann wiederkommt. This is Christmas for das me. Ist Weihnachten für mich. Grace has appeared. Die Gnade ist erschienen. Glory is coming. Und die Herrlichkeit kommt. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus, this morning, Herr Jesus, we just pray at this time for anyone here, maybe who has maybe missed this Christmas gift. Wir beten heute Morgen für jeden Einzelnen hier, der dieses Weihnachtsgeschenk vielleicht versäumt hat. Maybe you're here and you haven't received this gift we've been speaking about. Vielleicht sind Sie heute hier und haben diese Gabe noch nie empfangen, von der wir sprechen. And this morning, you would like to receive God's gift. Und heute Morgen würden Sie gerne Gottes Gabe empfangen. If you would like to receive it, please pray silently with me. Und wenn Sie das empfangen möchten, dann beten Sie ganz leise mit mir. And say something like this in your heart. Und sagen Sie etwas so in Ihrem Herzen. Say, dear God, sagen Sie, lieber Gott, I want to receive the gift of grace. Ich möchte die Gabe der Gnade empfangen. That appeared 2000 years ago. Die vor 2000 Jahren erschienen ist. That brought the gift of your salvation to the world. Die Gabe der Errettung dieser Welt gebracht hat. Thank you God for sending Jesus on Christmas. Danke Gott, dass du Jesus zu Weihnachten gesandt hast. I want to believe this morning, Lord. Und ich möchte heute Morgen glauben, Herr. Please forgive me of my sins. Bitte vergib mir meine Sünden. Save me. Rette mich. I want to go to heaven when I die. Ich möchte in den Himmel kommen, wenn ich sterbe. And I want to share in that glory that I heard about this morning. Und ich möchte diese Herrlichkeit teilen, von der ich heute Morgen gehört habe. When you come again one day. Wenn du eines Tages wiederkommst. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen beten wir Amen.